Gleich hier auf Bayern 2 der Radiokrimi. Susanne Ayub erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts an der herrschenden Moral zerbrach. Eine wahre Geschichte. Marie, ein Fall. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Martin Vogt. Die Übersicht. Polizei von Manchester nimmt weiteren Verdächtigen fest. NATO tritt offenbar Koalition gegen Terrormiliz IS bei. Evangelischer Kirchentag beginnt in Berlin. Das Wetter, einzelne Schauer, Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Manchester. Zwei Tage nach dem Selbstmordanschlag haben die britischen Ermittler einen fünften Verdächtigen festgenommen. Unter den bislang Festgesetzten sollen, Berichten zufolge, auch ein Bruder des mutmaßlichen Attentäters Abidi sein. Aus der libyschen Hauptstadt Tripolis wird zudem gemeldet, dass eine Antiterroreinheit einen weiteren Bruder Abidis festgenommen hat. Laut Sicherheitsbehörden steht er im Verdacht, Kontakt zum IS zu haben. Brüssel. Die NATO soll Mitglied der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS werden. Darauf hat sich das Bündnis schon vor dem morgen beginnenden Gipfel geeinigt, wie Diplomaten in Brüssel mithalten. Eine direkte Beteiligung an Kampfeinsätzen soll es vorerst aber offenbar nicht geben. US-Präsident Trump ist unterdessen in Brüssel eingetroffen und dort mit dem belgischen König Philipp zusammengekommen. Berlin. Mit mehreren Gottesdiensten hat in der Bundeshauptstadt der Evangelische Kirchentag begonnen. Bei den Open-Air-Veranstaltungen versammelten sich mehrere 10.000 Protestanten. Höhepunkt des Treffens ist morgen eine Podiumsdiskussion des ehemaligen US-Präsidenten Obama mit Kanzlerin Merkel. Angesichts der Terrorgefahr wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Berlin. Der Mindestlohn für Leiharbeiter steigt. Das Bundeskabinett hat einen entsprechenden Verordnungsentwurf gebilligt. Demnach soll der Mindestlohn für Leiharbeiter in Westdeutschland bis Herbst 2019 schrittweise auf mindestens 9,96 Euro pro Stunde angehoben werden und im Osten auf 9,66 Euro. Außerdem sprach sich das Kabinett dafür aus, den Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der EU-Mission Sophia zu verlängern. Auch der UNIFIL-Einsatz vor der Küste des Libanon erhält mehr Unterstützung. Augsburg. Nach der Anklageerhebung gegen den ehemaligen Landtagsabgeordneten Förster hat die Staatsanwaltschaft Details der Vorwürfe veröffentlicht. Demnach werden Förster mehr Straftaten vorgeworfen als bisher bekannt. So soll er allein 500 Videos mit Kinderpornos besessen haben. Außerdem soll er sich an zwei schlafenden Frauen vergangen haben. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe. Das Wetter in Bayern. In der Nacht wechselnd bewölkt mit örtlichen Schauern, in Alpennähe zeitweise Regen, nachlassender Wind, Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel, an den Alpen Schauer, Höchstwerte 16 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Freitag meist freundlich, Samstag ungetrübter Sonnenschein, maximal 26 Grad. Soweit die Nachrichten, 20.03 Uhr. Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen nun ein Hörspiel der 1956 in Bagdad geborenen Autorin, Journalistin und Filmemacherin Susanne Ayub. In Marie, ein Fall, erzählt Ayub die wahre Geschichte einer jungen Frau, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts an der herrschenden Moral zerbrach. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück mehr. Er weidet mich auf grünen Wiesen. So fürchte ich kein Unglück mehr. Er führt mich zum frischen Wasser, wo ich Ruhe finde. Er schenkt mir neue Kraft. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal der Straße, fürchte ich kein Seines Namens. So fürchte ich kein Unglück mehr. Denn du bist bei mir. Du schreibst mir nicht mehr. Aber ich habe dir noch Wichtiges zu sagen. Damit du weißt, später, wenn keine Worte mehr sind. Du hast meine Briefe weggegeben. Diesen sollst du behalten. Marie, ein Fall. Hörspiel nach einem wahren Kriminalfall. Von Susanne Ayub. Ich bin zum Tode unglücklich. Meine Liebe zu dir ist unverändert. Ich konnte nicht anders. Ich bekomme vielleicht ein Jahr und gehe dann ins Ausland. Dich hole ich nach, wenn du Urlaub hast. Begnadigung hältst du sicher. Sieh vorwärts, nie rückwärts. Du wirst mein treues Weib oder wir sterben. Ich muss so bald als möglich frei sein. Das ist das Beste für dich. Und für mich. Deine Mutter schone nicht. Du wirst enterbt. Sorge dafür, dass ich einstweilen den Brillantring bekomme, damit ich Geld machen kann. Du bleibst ewig mein. Schreibe mir und steck es immer hier hin. Da du mein Taschentuch, das dich auf den Zettel hinweisen sollte, dem Untersuchungsrichter gegeben hast, durfte ich erst heute, Sonntag, wieder spazieren gehen und fand das Deinige. Es ist mir furchtbar leid, dass du durch mich in diese Lage gekommen bist. Sei überzeugt, dass ich das nicht gewollt habe. Leider hast du mich durch die Auslieferung meiner Briefe, die doch gar nicht nötig war, und durch deine verschiedenen Angaben so hineingestürzt, dass man aufgrund dieser Briefe mich als Mörderin überführt hat, obwohl ich das gar nicht bin. Ich muss mich unschuldig des Mordes und der Fälschung beschuldigen lassen. Damit Sie auch sehen, Herr Untersuchungsrichter, dass ich gewillt bin, mich in keiner Weise durch Rücksicht auf die Lerch beeinflussen zu lassen, so will ich Ihnen sagen, dass ich gestern, wie ich spazieren gehen durfte, ein Taschentuch auf dem Wege gefunden habe. Ich sah sofort, dass es von der Lerch verloren war. Es waren Blutflecke drin und es lag nicht weit von der Mauer. Das Tuch sollte mich natürlich rühren. Und das kann ich Ihnen sagen, Herr Untersuchungsrichter. Hätten Sie mich gestern vorgeholt, so würde ich verschlossen gewesen sein. Ich habe den ganzen Tag geheult. So stehe ich unter dem Eindruck dieser Persönlichkeit. Na. Eine grausame Verbrecherin! Die Bürgermeisterstochter Marie Lerch ist eine auffallende Schönheit. Die träumerischen Augen des dunkelblonden, mittelgroßen, körperlich sehr entwickelten Mädchens lassen nicht ahnen, dass diese junge Dame eine geradezu grausame Verbrecherin werden könnte. Sie hat in sehr jungen Jahren intimen Verkehr mit ihren zahlreichen Verehrern unterhalten. Eine ganz besondere Zuneigung schien sie zu dem Kaufmannsgehilfen Wolf Hauser gehabt zu haben. Ich trug ein weißes Kleid, als du mich zum ersten Mal ansahst. Wie eine weiße Rose bist du, hast du zu mir gesagt. Du nahmst mich in die Arme. Ich wehrte mich nicht. Ich stach nicht. Ich beklage nicht, was danach kam. Nur so konnte ich dir begegnen. Meinem Du. Die untersuchte Marie Lerch leidet an einem Herzfehler, welcher für ihre geistige Verfassung ohne Bedeutung. Die Urgroßmutter mütterlicherseits starb geisteskrank in der Irrenanstalt. Doch lässt sich aus diesem weit zurückliegenden Fall keineswegs eine erbliche Disposition zur Seelenstörung herleiten. Nicht krankt die junge Frau an Neurasthenie, Hysterie, Epilepsie oder einem anderen auf organischen Schäden beruhenden Nervenleiden. wenn auch moralisch minderwertig, ist die Lerch doch geistig völlig gesund. Verstehe. Vielen Dank, Doktor. Ich neige von Hause aus nicht zu geschlechtlichen Ausschreitungen. Wenn es später zu einem häufigeren Geschlechtsverkehr mit Hauser gekommen ist, so hatte das seine besonderen Gründe. Lesen Sie die Briefe, Herr Untersuchungsrichter. Die sprechen eine andere Sprache. Ihre außerordentliche Sinnlichkeit hat Ihr ganzes Wesen beherrscht. Eine Liebe auf den ersten Blick. Am 25. Februar 1905 hat sie bei einem Maskenballe den Kaufmannsgehilfen Wolfgang Hauser kennengelernt. Beide fanden sofort Wohlgefallen aneinander. Bereits am 5. März 1905 verlobten sie sich, heimlich. Es war ein ideales Verhältnis und Marie fühlte sich sehr glücklich. Da wurden im Juli Hausers Unterschlagungen entdeckt. Von ihrem Entschlusse, mit ihm zu brechen, bekehrte sie eine Sonntagspredigt vom verlorenen Sohn, die sie tief ergriff. Sie wusste ihren Vater zu bestimmen, zur Vermeidung der Strafanzeige die Hälfte der recht beträchtlichen Unterschlagungssumme zu decken. Die andere Hälfte verpflichtete sich Hauser in Raten abzutragen. Sie versprachen dem Vater der Angeklagten, bis auf Weiteres weder persönlich noch brieflich mit ihr zu verkehren. Ja, doch sie war es, die das Verbot missachtete. Sie forderte mich auf, sie heimlich im Garten ihres Elternhauses zu treffen. Und in der Folgezeit kam es dann auch sehr zu geschlechtlichem Verkehre. Anfangs im Garten. Oder in ihrem Mansardenstübchen, wohin sie mir Zutritt verschaffte. Und vom 1. Februar 1906 an in meiner Wohnung, die sie für mich gemietet hatte. Wäre er mir treu ergeben, wie ich ihm, hätte das alles nie geschehen können. Ich hätte den Referendar vielleicht gar nicht kennengelernt. Ich war krank vor Ärger über seine Untreue. Ich hasste ihn geradezu. Ich hatte nur den Gedanken, mich in einen Strudel von Vergnügungen zu stürzen und zu vergessen. Sie führen gut, Herr Referendar. Das geht mir über alles, diese Musik. Aber nur mit einem guten Tänzer kann ich das genießen. Sie schmeicheln, schönstes Fräulein. Gewiss werden Sie schon vielen den Kopf verdreht haben. Auf einen langweiligen Gesellen wie mich haben Sie nicht gewartet. Darf ich Sie später noch zu einem Champagner einladen? Ich fürchte, mein Zug... Ich bringe Sie sicher nach Hause. Ich sah ihn wieder. Er lud mich ein. Er war sehr großzügig. Seine Freunde empfingen uns in heiterster Stimmung zu einem Souper. Er hatte sich, heute bin ich sicher, mit ihnen abgesprochen. Wir wissen doch, wie wir zueinander stehen, flüsterte er mir zu. Ich war verlegen. Auf einmal rief ein Herr der Tischgesellschaft... Hoch, lebe das Brautpaar! Hoch, lebe das Brautpaar! Es hört sich unglaublich an, Herr Untersuchungsrichter. Aber es war, wie ich es erzähle, Herr Untersuchungsrichter. Genau so hat es sich zugetragen. Und eine bessere Erklärung habe ich nicht. So, so. Und dann? Ich bin verlobt. Ohne dass ich recht weiß, wie mir geschehen. Am nächsten Morgen erwache ich mit einem Katzenjammer. Meine Eltern sind gegen eine übereilte Verlobung, aber da kommt der Referendar schon mit den Verlobungsringen. Und dann riskiere ich es. Die Anzeige kommt in die Zeitung. Ich weiß, der Hauser wird's lesen. Er hat mich nicht vergessen. Nun muss eben er leiden. Ihre Mutter erfuhr von ihrer Schwangerschaft und redete ihnen zu, sich doch ihrem Bräutigam hinzugeben. Ich betrachtete mich nicht als Braut des Referendars. Aber ich ging scheinbar auf ihren Wunsch ein und schrieb ihm liebenswürdige Briefe. Was hat sie dann zu der Abtreibung veranlasst, die sie durch die Hebamme Fröbe vornehmen ließen? Darüber möchte ich nichts sagen. Und Hauser, Sie haben sich doch in der Zwischenzeit wieder mit ihm getroffen. Meine Mutter rümpfte die Nase, als ob ich einen schlechten Geruch von dir mitgebracht hätte. Es war der Geruch der Armut, eines Milieus, mit dem sie nichts zu tun hatte und haben wollte, mit dem ich nie in Berührung hätte kommen dürfen. Sie meinte, die Liebe würde vergehen wie eine Laune. Sie haben sich doch in der Zwischenzeit wieder mit Hauser getroffen. Ich sagte, ich sei gestürzt. Aber er glaubte mir nicht. Mein Vater fürchtete, er würde uns anzeigen. Ihr Vater wusste also auch von der Abtreibung? Ich hatte ihm gesagt, wenn ich den Referendar heiraten muss, töte ich mich. Mein Vater wollte mir helfen. Aber dann drohte Hauser, die Abtreibung publik zu machen. Ich besorgte mir einen Revolver. Es war einer, der möglichst wenig Geräusch machte. Woher kamen Sie an die Waffe? Das ist doch kein Kinderspiel. Der Revolver hat einem Selbstmörder gehört. Mein Vater, der Bürgermeister war, hatte ihn aus dem Rathaus mitgebracht und in einem Kasten verwahrt. Diesen nahm ich an mich. Sie töteten sich nicht damit, sondern brachten ihren Geliebten mit Geld zum Schweigen. Ja, er brauchte immer Geld. Ich hatte schon genug davon, es immer von Neuem zu beschaffen. Deshalb sagte ich ja, als der Referendar noch einmal um meine Hand fragte. Dann tat es mir aber wieder leid. Du bist nicht anders als deine Mutter. Du bist nicht anders als deine Mutter, hast du mir vorgehalten. Gib zu, der Prolet ist nicht gut genug für dich. Der Prolet ist nicht gut genug für dich. Du wirst mich niemals heiraten. Weil ich nicht nach der Schreibe rede. Nach der Schreibe rede. Ich kann nichts dafür, dass ich nicht Französisch spreche und keine Schulbildung besitze. Doch wer fragt schon nach der Gerechtigkeit, hä? Doch wer fragt schon nach der Gerechtigkeit? Das ist ein Satz, der sich mir einprägte. Denn wie soll die Antwort darauf lauten? Jeder wünscht sich Gerechtigkeit. Was aber, wenn es sie nun gar nicht gibt? Dagegen bietet sie auf moralisch-ethischem Gebiet verschiedene Defekte dar, welche indes nicht angeboren, sondern erst nach der Pubertätszeit aufgetreten sind. Sie begeht sexuelle Ausschreitungen, gibt Mangel an Scham und Ehrgefühl zu erkennen, hat oberflächliche religiöse Anschauungen und vertritt laxe Auffassungen über das Wesen der Gesetze. Irgendeine andere der wissenschaftlich erforschten Seelenstörungen wie Manie, Amentia, Wahnsinn, Verrücktheit, fortschreitende Gehirnlähmung, epileptisches Irresein kann mangels aller auf eine von diesen Krankheiten hinweisenden Symptome bei ihr nicht vorliegen. Insbesondere auch nicht das Jugendirresein, Dementia praecox, dessen hervorstechende Erscheinung eine mehr oder minder große geistige Schwäche ist, die ihr ja völlig abgeht. Mütter fehlen den Töchtern! Der gerichtsanhängige Fall der jugendlichen Marie Lerch ist ein weiteres trauriges Beispiel dafür. Die Mütter fehlen den Töchtern. Fehlen ihnen vor allem in der sexuellen Frage. Die natürliche Neugierde und Gefallsucht des Mädchens lassen ihre eigene Lüsternheit aufkommen, die den männlichen Partner anmutet, reizt, herausfordert und das unerfahrene Weib ins Netz lockt und zu Fall bringt. Unkeusche Liebesverhältnisse, Ausschweifungen, Abtreibungen, Kindestötungen, Geschlechtskrankheiten, Prostitution und Selbstmorde sind im Gefolge. Meine Mutter war stets schroff und lieblos zu mir. Als ich sie einmal umarmen wollte, stieß sie mich von sich. Während sie für mich nie Zärtlichkeiten gehabt hatte, sah ich mit an, wie sie dem Referendar, den sie ihren Wickel nannte, die Backen tätschelte und ihn mit Kuchenstücken fütterte. Ich hasste sie bald beide. Das Hochzeitsdatum wurde festgesetzt. Ihr Bräutigam kaufte eine Wohnung. Gemeinsam machten sie Einkäufe für den neuen Hausstand. Wie passt das zusammen? Mein unendlich geliebter, treuer, einziger, bester Schatz. Meine Gedanken weilen stets bei dir. Und jetzt, wo der Frühling bei uns Einzug hält, da erwacht alles wieder, was mit Mühe zur Ruhe gebracht war. Vor allem der Schmerz um mein Kind. Aber nur nichts sagen. So nah am Ziel. Jeder Tag bringt uns unserem Glück näher. Heute nur einige Andeutungen. Jetzt endlich ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich Rache nehmen werde für die Schockereien, die ein gewisser, sauberer Herr begangen hat. Nun heißt es auch bei mir, Aug um Auge, Zahn um Zahn. Auf Erbarmen ist bei mir nicht zu rechnen. Tja, zur gleichen Zeit schreibt ihr Bräutigam in den leidenschaftlichsten Worten einen Brief, der uns verrät, wie innig das vorangegangene Beisammensein zwischen ihnen gewesen sein muss. Wir waren nie innig miteinander. Das alles kam nur von ihm und von den Eltern, weil sie sich eine gute Partie für mich wünschten. Was ich wollte, danach fragte niemand. Und der Herr Hauser? Mit ihm haben Sie eine gemeinsame Nacht verbracht, bevor Sie zu Ihrem Bräutigam aufbrachen. Warum fragen Sie, wenn Sie meine Antwort gar nicht wissen wollen? Aber darum fragt das Gericht doch, weil die Antwort nur Sie allein wissen. Das ist der erste wahre Satz. Niemand weiß, wie es in mir aussieht. Es war allgemeines Stadtgespräch, dass die Marie die Leibesfrucht hatte abtreiben lassen. Zu mir sagte sie, dass sie rücklings die Treppe hinuntergestürzt sei und sich dabei ausgedehnt habe. Ausgeschlossen, dass sie Schuld hat daran. Sie war außerordentlich stolz auf ihre Schwangerschaft. Damit hatte sie doch gegenüber den Eltern endlich das Druckmittel, die Einwilligung in unsere Eheschließung zu bekommen. Den Neumann lehnte sie ab. Sie erfuhr dann, dass ihre Mutter sich mit ihm gegen sie verbündet hatte und dass er auch ein Abtreibungsmittel aus Italien mitgebracht hatte, das ihr die Mutter mit ihrem Morgenkakao beibrachte. Nach jedem Sonntagsbesuch des Referendars musste ich mich unerklärlicherweise erbrechen. Dann fand ich bei der Mutter seinen Brief. Er wusste, dass ich in der Hoffnung war. Und als ich sie fragte, woher, erklärte sie mir, er hätte keine Rast noch Ruhe gegeben, den Grund für meine Traurigkeit zu erfahren, bis die Mutter es ihm schließlich eingestand. Und dann hat er das Abtreibungspulver beschafft, es der Mutter gegeben und mir auch selbst heimlich ins Essen getan. Ich habe ihn dann später, als der Abortus schon hinter mir lag, selbst zur Rede gestellt. Er hat es gar nicht abgeleugnet, sondern gesagt, das habe ich nur aus Liebe zu dir getan, damit du mich heiratest. Ihre Mutter hat uns eine andere Version erzählt. Dass sie, um ihren Eltern die Schande der unehelichen Geburt zu ersparen und ihren Vater als Bürgermeister in seinem Amt nicht unmöglich zu machen, die Hilfe einer Hebamme gesucht haben sollen. Am 12. November 1906, so lautet deren Aussage, hat sie mittels eines Katheters die vorzeitige Abstoßung der Leibesfrucht herbeigeführt. Meine Mutter vertritt die Ansicht, dass zum Heiraten keine Liebe nötig sei. Für sie zählt nur das Materielle, wohl Liebe, das ist Gefühlsduselei. Sie wünschte sich, dass ich den Referendar heirate, komme, was wolle. Da habe ich in meiner Not im Hause einbekannt, wie es dazu gekommen ist, dass ich unser Kind verlor. Ich konnte ihn nur mit Mühe abhalten, gegen den Referendar vorzugehen. Er wollte ihn beim Staatsanwalt anzeigen, auch wenn er mich damit bloßstellen würde. So erpresste er mich und meine Eltern. Nur mit viel Mühe und Geld konnte ich ihn davon abbringen. Wie ein Fass ohne Boden war er. Damals erkannte ich, dass er im Grunde auch nicht besser war als der Referendar. Und meine Eltern und sie alle, die mich nach ihren Wünschen und Gelüsten hin und her schoben. Ich kam aber nicht los von ihm. Er hatte mich doch in der Hand. Mein Vater wurde krank davon. Krank vom Kummer, den ich ihm bereitete. Da dachte ich zum ersten Mal daran, mir das Leben zu nehmen. Auch Melancholie kommt nicht in Frage. Dass die Lerch zur Verbrecherin geworden ist, lässt sich vielmehr dem ganzen Milieu, in welchem sie gelebt hat, zuschreiben. Ihr Vater stand offenbar moralisch nicht ganz auf der Höhe und ihre Mutter ist als ränkesüchtige Intrigantin bekannt. Selbst wo sie bereut, ist ihre Reue keine Tiefe, denn unmittelbar nach einem Tränenergusse ist sie wieder völlig im Gleichgewicht. Mein Liebling, Schatz, ich kann es kaum erwarten. Wir haben uns doch beide so ganz unermesslich lieb, wenn wir uns nur erst ganz gehören dürften. Doch ich hoffe, mein guter Wolf, dass in kurzer Zeit alles zu unserem Glück entschieden sein wird. Nur noch für mich ein kurzer, aber schwerer Kampf, der meine ganze Intelligenz und Kraft in Anspruch nimmt. Und dann endlich Ruhe. Du bist gewiss nun recht neugierig, das zu wissen. Aber das muss ich dir mündlich erzählen. Vertraue mir, mein Liebling. Ich werde schon alles noch so zwingen, wie ich es haben möchte. Viel tausend Küsse von deiner dich sehnsüchtig Erwartenden. Die Neigung zur Lüge und zum Betrug ist eine so außerordentlich starke, dass man sich unbedingt die Frage vorlegen muss, ob Marie Lerch den sogenannten pathologischen Lügnern zuzurechnen ist. Ob du es wert warst, alles, was ich für dich tat, hat man mich später gefragt. Die Frage stellte sich mir nicht. Der Wert eines Menschen ist keine Währung wie Gold und Silber. Man kauft und verkauft Menschen nicht. Angeklagte, Sie haben seit Ihrer ersten Verhaftung so viele verschiedene Fantasiegeschichten gestanden. Jetzt stehen Sie vor dem Richterstuhl unter Eid. Ich ermahne Sie, bei der Wahrheit zu bleiben. Was geschah nach dem Himmelfahrtstag, dem 9. Mai? Nachdem Ihr Bräutigam Sie zum letzten Mal in Ihrem Elternhaus besuchte, wo Sie ihn offenbar sehr freundlich empfingen, das geht aus seiner Postkarte am Tag darauf hervor. Er lud Sie ein, den Sonntag darauf mit ihm zu verbringen. Sie versprachen stattdessen, am Montag zu kommen. Ihren Eltern verschwiegen Sie den Besuch. Haben Sie damals schon den Plan gefasst, von dem Sie Ihrem Geliebten schrieben, ich zitiere, Aug um Auge, Zahn um Zahn, auf Erbarmen ist bei mir nicht zu rechnen. Eine gewissenlose Verbrecherin, haben Sie mich genannt. Perfide, abgefeimt und unmoralisch. Ich erkenne mich nicht in diesem Bild. Es war einmal, da war ich eine weiße Rose. Ich habe mich dir geschenkt. Wehe, ein anderer berührt, was dir gehört. Darin besteht das Unrecht, das ich erleiden muss. Niemand wollte je sehen, was meine Liebe zu dir bedeutete. Wer ihr im Weg stand, war mein Feind. Die Rose hat sich verwandelt. In blutiges Rot. Marie! Marie! Wie geht es? Du siehst wieder ganz wohl aus, meine Liebe. Dabei habe ich kein Auge zugetan die ganze Nacht. Ich wollte... Schau, ich habe Kuchen gekauft. Bienenstich, deine Lieblingsnascherei. Wir fahren gleich in die Wohnung. Dort kannst du dich ausruhen. Du hast hoffentlich niemandem etwas gesagt. Wir sind ganz unter uns. Keine Angst, mein Lieb. Komm nur. Wir nehmen einen geschlossenen Wagen. Meine süße Marie... Wie ich mich freue, dass wir wieder vereint sind. Wir wollen uns nie mehr streiten. Er zeigte mir die Zimmer mit der neuen Wohnungseinrichtung, die inzwischen geliefert worden war. Plötzlich fiel ihm ein, dass wir keine Sahne für den Kaffee hatten und er ging sie holen. Ich wartete auf seine Rückkehr. Ich machte mir viele Gedanken, vor allem um meinen armen, kranken Vater. Der Referendar zeigte keine Spur Mitgefühl. Er wollte nicht mehr mit der Hochzeit zuwarten. Dass der Vater auch zu so ungeschickter Zeit erkranken muss, beschwerte er sich. Seine Rücksichtslosigkeit brachte mich auf. Dann begann er zärtlich zu werden. Ich wusste sogleich, worauf er hinaus wollte. Mich erfasste so eine unaussprechliche Abneigung gegen diesen Mann. Nun komm, Mariechen. Trink einen Schluck Eierkognak. Meine Mutter hat ihn selbst gemacht. Er schmeckt vorzüglich. Du wirst es auch finden. Danke. Ich möchte nicht. Der Kuchen war zu süß. So schenke mir wenigstens ein Gläschen ein. Ich bin gleich wieder hier. Ich dachte mit Schrecken daran, dass die Zeit unserer Hochzeit immer näher rückte. Eigentlich hätten wir schon den 14. Mai heiraten sollen. Durch meines Vaters Erkrankung war aber die Sache wieder verschoben worden. Der Gedanke, dass auch Hauser, dem ich bis Pfingsten die Lösung meines Verlöbnisses in Aussicht gestellt hatte, unwillig werden könnte, beherrschte mich. Und so eröffnete ich dem Referendar, dass ich ihn nicht heiraten könnte. Ich bat ihn, er solle mich doch freigeben. Er erklärte jedoch, freigeben könnte er mich nicht. Darauf stritten wir uns hin und her. Als ich bei meiner Weigerung, ihn zu heiraten, blieb... trat er an seinen Schreibtisch und nahm seinen Revolver heraus und drohte mich zu erschießen. Ich wollte ausreißen, das litt er aber nicht. Er verriegelte schnell die Tür. Dann setzte er sich auf die Chaiselongue, band sich ein Tuch um die Augen und erschoss sich, ehe ich es hindern konnte. Nein, umgebracht habe ich ihn nicht. Ich gebe mir nur insofern die moralische Schuld, als ich darauf ausgegangen bin, ihn zur Verzweiflung zu bringen, damit er sich erschießt. Ich gebe es jetzt zu. Ich gebe jetzt zu, dass ich ihn erschossen habe. Ich habe ihn gehasst, wie nie einen Menschen. Ich tat es, weil ich aus dem Brief an meine Mutter wusste, dass er es gewesen war, der mir das Pulver reingetan hatte. Wie Sie es mir einmal vorhielten, Herr Untersuchungsrichter. Ich hieß ihn, sich die Augen verbinden und den Mund aufmachen. Als wenn ich ihn überraschen wollte mit etwas Süßem von unserem Jahrmarkt in Neustadt. Diesen Moment benutzte ich zum Schuss. Ich habe lange genug ausgeharrt, meine Liebe. Wenn wir weiter warten und dein Vater, Gott behüte, stirbt, dann vergeht noch ein Jahr, bis wir heiraten können. Aber ich will dich endlich zu meiner Frau machen. Ich kann keinen Aufschub mehr hinnehmen. Komm, Liebste, setz dich zu mir auf den Divan. Näher. Komm auf meinen Schoß. Sei nicht so spröd. Lass dich drücken. Trink zuerst. Du wolltest doch Eierkognak. Hier ist dein Glas. Auf deine Gesundheit. Auf dich, meine schöne Braut. Sein Gesicht war verzerrt vor lauter Leidenschaft und Gier auf meinen Körper und mir ekelte so sehr vor ihm, dass meine Hand zitterte, aber ich schüttete nicht aus. Er trank das Glas auf einen Zug aus und sank sofort lautlos nach hinten. Ich hielt es für eine Ohnmacht und hatte Angst, dass er gleich mit fürchterlichen Schmerzen aufwachen würde. Ich hatte doch gar keine Erfahrung mit dem Gift. Es war Cyankali, das er für sein fotografisches Hobby benötigte. Ich gab es ihm in sein Getränk. Ich dachte nicht weiter, als dass ich nicht wollte, dass er mich berührte. Dass er mich mit seinem Abtreibungsmittel vergiftet hatte und mein armes Kind seinetwegen sterben musste. Er wachte aber nicht mehr auf. Ich nahm meinen Revolver. Sie führten eine Waffe bei sich? Ja, ich hatte eine Waffe mit. Ich sagte doch schon früher, dass ich mich seit längerem mit dem Gedanken trug, mir das Leben zu nehmen. Ich legte dem Referendar eine Serviette über die Augen, die offen standen und mich schrecklich ernst und anklagend ansahen. Ich entsicherte den Revolver, schob ihn in seinen Mund und drückte ab. Ich lauschte, ob sich im Haus etwas rührte. Dann fuhr ich mit dem Zug wieder ab. Ich war guter Dinge und sogar heiter. Ich hatte nicht das Gefühl, als wenn ich das, was ich getan hatte, wirklich getan hätte. Leiche auf der Chaiselongue! Kehren wir nun an die Stätte des Verbrechens zurück. Etwa eine Stunde nach der grausigen Tat trat der Bruder des Soyer-Ermordeten, Ferdinand Neumann, in das Mordzimmer. Entsetzt wich er zurück, als er seinen Bruder als Leiche auf der Chaiselongue liegen sah. Auf dem Tisch lag ein Brief, der zweifellos von seinem Bruder geschrieben war. In diesem Briefe bat er den Bruder um Verzeihung, dass er ihm das Schreckliche angetan habe. Er war aber genötigt, aus dem Leben zu scheiden. Er bitte ihn, seine Braut und alle Angehörigen zu trösten. Auch die polizeiärztliche Untersuchungskommission gewann nach eingehender Prüfung die Überzeugung, dass Neumann Hand an sich gelegt habe. Die Leiche wurde deshalb in das Krematorium für Selbstmörder geschafft und dort eingeäschert. 9. Mai 1907. Zur Universalerbin meines gesamten Vermögens sowie sämtlicher Möbel, Betten, Wäsche, Wertsachen, Wein und so weiter ernenne ich meine Braut Marie Lerch, des Bürgermeisters Lerch in Neustadt Tochter. An meine Mutter und Geschwister richte ich die herzliche Bitte, auf alles, auch auf den Pflichtteil zu verzichten, da sie es nicht brauchen. Meine Braut aber dadurch sehr geschädigt ist. Ich bereue nicht etwa, was ich getan habe, denn lustig gelebt und selig gestorben ist dem Teufel das Handwerk verdorben. Dieses Testament ist von mir eigenhändig geschrieben und unterschrieben und somit vollständig rechtskräftig, denn ich befinde mich im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten. Lebt alle wohl und amüsiert euch noch recht gut auf der Welt. Ich habe reichlich genossen. Es gibt ja doch nichts mehr nach dem Tode. Ludwig Karl Neumann, Referendar und Ingenieur. PS, in die Lebensversicherung hätte man mich doch nicht aufgenommen, da ich ein sehr gefährliches Leiden an mir habe, das unheilbar und ansteckend ist. Inzwischen fand man im Nachlass des Entseelten ein Testament, in dem Marie Lerch zur Universalerbin eingesetzt war. Diese Entdeckung sowie das Verhalten der Marie machten den Bruder des Verstorbenen, Ferdinand Neumann, etwas stutzig. Er ließ den erwähnten Brief und das Testament durch Sachverständige prüfen. Letztere gelangten zu der Überzeugung, dass beides gefälscht war. Der Bruder erstattete sogleich Anzeige, Marie Lerch leugnete lange alles ab. Erster Verrat ihres Geliebten Wolf Hauser brachte die entscheidende Wendung. In einem Brief an Hauser findet sich die Stelle: Nach langem, hartnäckigem Kampfe winkt uns ein süßer Frieden. Der Traum des lange ersehnten Glückes nähert sich seiner Erfüllung. Damit war die Ermordung Neumanns gemeint. Nach zahllosen Kämpfen endlich Ruhe. Sie hatten also den Mordplan schon lange vorher gefasst. Nicht gefasst, ich schwankte, ob ich es tun sollte. Sie schrieben Hauser Liebesbriefe. Doch auch in den Briefen an den Bräutigam gibt es Stellen, die von großer Zuneigung sprechen. Ja. Sie trieben also ein Doppelspiel. Ich musste das tun, damit nichts herauskam. Und dann der Entschluss. Hauser verlangte, dass ich bis Pfingsten frei sein müsste. Ich hatte ihm gerade 4.000 Mark für seine Schulden gegeben, aber ich fürchtete, es würde bald wieder anders werden. Ich musste den Mord deshalb schnell ausführen. Wegen dem Vermögen des Bräutigams? Ja. Im Interesse Hausers? Ja. Sie setzten zu diesem Zweck ein Testament auf, das sie zur Universalerbin einsetzte? Ja. Vor allem hatten sie doch das Interesse, nach außen den Schein hervorzurufen, als ob Neumann einen Selbstmord begangen habe. Ja. Wann war Neumann zum letzten Male in Neustadt? Am 6. Mai 1907. Wann haben Sie das falsche Testament fertig gemacht? Am 12. Mai. Und am Tage darauf fuhren Sie zu Neumann und führten den Mord aus? Ja. Wie verbrachten Sie die letzte Nacht vor dem Mordtage? Ich schlief nicht besonders gut, denn ich wusste ja nicht, ob ich den Mord am anderen Tag ausführen würde. Nun kam der 13. Mai, der große Tag, an dem Sie den Schlussstein zu Ihren ganzen Taten legen wollten. Unter dem Vorwande, Sie fahren zu einer Freundin, machten Sie einen Besuch bei Ihrem Bräutigam. Ja. Revolver und Zyankali hatten Sie bei sich. Ja, er holte mich von der Bahn ab. Früher gaben Sie an, dass Zyankali hätten Sie im Schreibtisch gefunden. Das ist richtig. Ich habe mich geirrt. Wann? Bei der früheren Aussage oder bei der jetzigen hier? Das Zyankali war im Schreibtisch. Ist das sicher? Ich trat vor ihn hin. Er wurde zudringlich und wollte mich auf seinen Schoß ziehen. Er sagte, da wir doch bald heiraten, können wir doch einmal glücklich sein. Alles Folgende tat ich rein mechanisch. Ich band ihm die Serviette um, damit er mich nicht länger anstarren konnte. Sein Mund stand weit offen. Ich hielt den Revolver tief hinein. Ich dachte, wenn er zu sich kommt, wird er furchtbare Schmerzen haben. Besser so. Mit dem Blut ihres Opfers besudelt, fuhren sie mit dem Zug zurück. Sie begaben sich in eine fröhliche Gesellschaft, Freundinnen, die allesamt ausgesagt haben, man hätte ihnen nicht das Geringste angemerkt. Nein, ich war ganz ruhig. Ich telefonierte meinen Eltern, dass ich erst spät abends zurückkommen würde. Und wie ging es ihnen? Zuerst schlief ich schlecht, aber nach der allgemeinen Abspannung fiel ich in einen tiefen Schlaf. Schildern Sie uns den Morgen des 14. Mai. Ich hatte einen Brief verfasst, schon vor längerem, im Namen des Referendars, mit dem Geständnis, dass er eine heimliche Ehefrau in Italien habe und weil er nicht mehr ein- noch auswisse, müsse er sich das Leben nehmen. Den Brief gab ich am Bahnhof vor der Heimfahrt auf. Am 15. Mai kam er in Neustadt an. Wann haben Sie den Brief geschrieben? Früher schon. Im Februar. Sie planten den Mord also schon viel früher. Das war nicht so gewiss. Was geschah dann? Wir erhielten die Mitteilung, dass der Referendar von seinem Bruder tot in der Wohnung aufgefunden worden war. Ich fuhr sofort hin. Am folgenden Tage fand die Einäscherung statt. Mutter und ich wohnten ihr bei. Wurde bei all diesen Vorgängen niemals Ihr Gewissen lebendig? Nein. Es war mir so, als ob der Referendar wirklich Selbstmord begangen hätte. Früher sagten Sie, Sie hätten Neumann aufgefordert, er solle mal den Mund aufmachen. Sie hätten ihm etwas mitgebracht. Und dann steckten Sie ihm das Gift in den Mund. Ich hatte mir das so ausgedacht. Schließlich sagten Sie Neumann nach, er habe in Zwickau zwei uneheliche Kinder abgeleugnet. Gesagt habe ich es. Es ist aber nicht wahr. Weshalb verleumdeten Sie nun noch den Mann, den Sie ermordet hatten? Weil es Hauser gefiel, wenn ich Neumann recht schlecht machte. Nur die Stimme der Vernunft hat meine Eltern zusammengeführt und zusammengehalten. Sie liebte ihn nicht, er liebte sie nicht. Wenn sie es auch nicht aussprach, mein Vater tat es. Er bedauerte, dass er nicht nach seinem Herzen hatte wählen können. Die wahren Ehen wären im Himmel geschlossen, sagte er zu mir. Sie saß daneben. Sie hörte uns zu. Ich sah ihren Blick und die heimliche Träne darin. Bis sie sich räusperte und fortsetzte. Und in der Hölle gehen sie zu Ende. Ich lernte Marie Lerch auf einem Maskenball des Kaufmännischen Vereins in Freiburg im Jahre 1905 kennen. Ich glaubte, sie sei ein gebildetes Mädchen aus guter Familie. Das, was wir eine Kronleuchterpartie nennen. Ich wusste nicht, dass sie schon vorher mit anderen Männern Verkehr gehabt hatte. Nach einiger Zeit bestellte sie mich des Nachts zu sich nach Neustadt, ohne dass ich wusste, weshalb das geschah. Diese heimlichen Zusammenkünfte des Nachts wurden immer häufiger. Zu einem intimen Verkehr zwischen uns war es aber noch nicht gekommen. Das geschah erst, nachdem sie mir einen Brief geschrieben hatte, in dem es hieß, Wolf, du musst mich viel, viel lieber haben. Eines Abends wurde mir von einem Bekannten eine Verlobungskarte gezeigt. Marie Lerch, Ludwig Neumann. Ich war einfach baff. Meine Herrschaften. Ich gratulierte formell der Familie und verhielt mich streng passiv. Nach 4 bis 6 Wochen erhielt ich von der Lerch einen Brief, in dem sie mich um eine Unterredung bat. Ich lehnte aber ab. Wenige Tage darauf, es war 9 Uhr abends, kam sie selbst. An der Tür sank sie um. Ich glaube, dass dieser Ohnmachtsanfall geheuchelt war. Ich hob sie auf und trug sie auf die Chaiselongue. Ich fragte sie, warum sie sich verlobt habe. Sie antwortete, es sei so schnell gegangen, dass sie es nicht verhüten konnte. Ja, in der Folgezeit kam es wieder zu nächtlichen Zusammenkünften. Vielleicht wäre ich eine andere geworden, hätte ich nicht das Beispiel meiner Eltern vor mir gehabt. Doch ich will ihnen nicht die Verantwortung für mein Tun zuschieben. Natürlich, du weißt alles, wie die Welt urteilt. Auch du hast mich verurteilt, so deute ich dein Schweigen. Ich bin nicht aufrecht zu dir gestanden. Ich habe mich dem Willen meiner Eltern gebeugt, die mich keinem dahergelaufenen Ladenschwengel überlassen wollten. Du warst keine gute Partie. So simpel ist es. Den Referendar Neumann schilderte sie mir als einen ganz ehrlosen Menschen. Umso strenger musste ich natürlich auf Entlobung bestehen. Da machte mir Marie Lerch eines Tages die Mitteilung, dass sie sich in anderen Umständen befinde. Jetzt müssen wir uns rasch verloben, sagte ich. Gern, erwiderte sie, aber er lässt mich nicht frei. Ich kann ihn noch so grob behandeln, es nützt nichts. Vater Lerch bestellte mich aufs Rathaus und machte mir heftige Vorwürfe. Ja, dann wurde ich auf Veranlassung des Bürgermeisters meine Stellung los und musste gehen. Kurze Zeit darauf schrieb mir Marie, sie sei jetzt dahinter gekommen, was man mit ihr vorhabe. Sie habe einen Brief gefunden, aus dem klar hervorgehe, dass Neumann und ihre Mutter unter einer Decke stecken. Neumann habe sich ein außerordentlich gutes Abtreibungsmittel aus Mailand kommen lassen, das ihn viel Geld gekostet habe. Das ist doch aber alles nicht wahr. Damals habe ich es aber geglaubt. Inzwischen drängte ich immer energischer auf die Entlobung, weil ich von meinen Gläubigern auch gedrängt wurde. Der Bürgermeister war bereit, mir Geld zu geben, das offenbar dazu benutzt werden sollte, um mich zum Schweigen zu veranlassen. Sie haben von der Angeklagten rund 4.000 Mark erhalten? Ja, vorher hatte sie mir aber geradezu geschworen, dass sie das Geld rechtmäßig erworben habe. Als Sie von Neumanns Tode erfuhren, haben Sie da Mitleid empfunden? Gewiss, ganz selbstverständlich. Haben Sie an den Selbstmord Neumanns geglaubt? Nein. Nein, ich war von vornherein der Ansicht, dass er ermordet sein musste. Ich konnte nur nicht an Maries Täterschaft glauben. Später erfuhr ich, dass Marie am 13. Mai dort gewesen sei. Ich stellte sie zur Rede, weshalb sie mir nichts davon gesagt habe. Sie erklärte mir aber nur, dass sie mich nicht habe aufregen wollen. Damit begnügte ich mich. Ja, denn ich war froh, dass sie nicht erschossen war. Die Angeklagte sagt, sie hätte wegen der Abtreibung in ständiger Angst und Furcht vor ihnen gelebt, da sie sie jeden Tag hätten anzeigen können. Ich würde Marie nie angezeigt haben. Ich glaube, jetzt den Schlüssel zu allen ihren Handlungen gefunden zu haben. Sie ist von einer kolossalen Sinnlichkeit und hat auch unseren Verkehr wohl nur als eine solche niedrigste Art aufgefasst. Ich habe immer auf Verlobung oder Trennung gedrängt. Hätte Marie mich rechtzeitig mit Neumann sprechen lassen, so wäre alles anders gekommen. Sie wäre nicht hier, ich wäre nicht im Gefängnis und Neumann wäre heute ein glücklicher Mensch. Sie sagen, Marie Lerch habe sie verführt. Halten Sie das aufrecht? Ja. Die Angeklagte Maria Lerch schuldig. Mit der Vernehmung der Sachverständigen war heute die Beweisaufnahme abgeschlossen. Den Geschworenen wurden folgende Schuldfragen vorgelegt. Erstens. Ist die Angeklagte Maria Lerch schuldig? A. Am 14. Mai 1907 vorsätzlich ihren Bräutigam Ludwig Neumann getötet? Und B. diese Tötung mit Überlegung ausgeführt zu haben? Zweitens, ist die Angeklagte Maria Lerch schuldig, a. eine Privaturkunde, die zum Beweise von Rechten oder Rechtsverhältnissen erheblich ist, nämlich das Testament ihres Bräutigams, fälschlich angefertigt und zum Zwecke der Fälschung gebraucht zu haben, b. durch diese Urkundenfälschung sich oder einem anderen einen rechtswidrigen Vermögensvorteil hat verschaffen wollen. Nach nur kurzer Beratung bejahten die Geschworenen beide Schuldfragen. Der Gerichtshof verurteilte darauf die Angeklagte zum Tode und zu dauerndem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Zweimal trug der Geheime Regierungsrat im Auftrag des Justizministeriums das Begnadigungsgesuch, eingebracht vom Verteidiger der Verurteilten, seiner Majestät vor. Seine Majestät hat sich nicht veranlasst gefühlt, von seinem Begnadigungsrecht Gebrauch zu machen. Infolgedessen wird die Hinrichtung der Maria Lerch mittels Guillotine angeordnet. Das festgesetzte Datum ist der 23. Juli 1908. Zeugen sind zugelassen. Der Morgen ist nicht mehr fern. Vor meinem Fenster beginnt die Amsel zu singen. Ich lausche ihrer lieblichen Stimme und denke an den kleinen Vogel, der Glück heißt. Er ließ sich nur kurz bei uns nieder, wollte nicht heimisch werden. Seit gestern früh um 5 habe ich nicht mehr gegessen und nicht mehr geschlafen. Meine Mutter kam zu mir zu Besuch. Wir sprachen über Vater. Wie gut, dass er nicht mehr erlebte, wie seine Tochter Schande über seinen guten Namen brachte. Wir versöhnten uns. Sie gestand mir, dass er sie, wäre sie nicht in der Hoffnung gewesen, nicht geehelicht hätte. Und dass sie mir das Schicksal der erzwungenen Hochzeit ersparen wollte. Darauf hätte ich vieles zu erwidern gewusst. Aber es spielte keine Rolle mehr. Wenn man den Weg noch einmal zurückgehen, den falschen Pfad, den man einschlug, erkennen und dafür den rechten Weg wählen könnte, vielleicht wäre es zu leben. Doch wo war die Wegscheide? Es ist Zeit für mich zu schließen. Die Uhr hat 6 geschlagen. Gleich werden sie kommen. Um 6:30 ist es soweit. Ich möchte Haltung zeigen, wie mein Vater es mich gelehrt hat. Man ist schon an der Tür. Mein Geliebter, lebe wohl. Die Tragik, welche über den handelnden Personen waltete, kam in der kurzen, tief ernsten Handlung, die sich heute Morgen im nördlichen Hof des Landesgerichtsgebäudes vollzog, noch einmal in furchtbarer Eindringlichkeit zum Ausdruck. Die Nachfrage nach den Einlasskarten zur Hinrichtung war unerwartet hoch. Gegen 1.400 hatten sich gemeldet. 200 Herren, darunter zahlreiche Offiziere des hiesigen Jägerbataillons, Justizbeamte, Geschworene, Ärzte und so weiter, bekamen Zutritt. In der Ecke am Mittelflügel war die Guillotine errichtet worden, um die sich im weiten Umkreis die Teilnehmer gruppierten. 6:55 öffnete sich die Seitentür im Flügel der Staatsanwaltschaft. Und heraus traten, geführt vom Staatsanwalt, das Richterkollegium des Prozesses mit dem Vorsitzenden, der Oberstaatsanwalt, der Bürgermeister sowie einige andere Herren. Einige bange Sekunden vergingen. Der Staatsanwalt sprach kurz mit dem Landesscharfrichter, der in schwarzer Kleidung mit seinen beiden Gehilfen an der Treppe der Guillotine Aufstellung nahm. Maria Magdalena Lerch ist vom Gericht wegen Mordes zum Tode verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Seine Majestät hat sämtliche Begnadigungsgesuche abgelehnt. Das Urteil ist daher zu vollziehen. Herr Scharfrichter, ich übergebe Ihnen die Delinquentin. Alle Blicke richteten sich nach rückwärts, von wo die Verurteilte kommen musste. Langsamen Schrittes erschien sie, begleitet von ihrem Verteidiger und dem Gefängnisgeistlichen. Und ob ich schon wandere? Sie war bleich, doch ruhig und gefasst. So fürchte ich kein Unglück mehr. Nichts in diesem jungen Gesicht mit den schönen, regelmäßigen Zügen verriet, was im Herzen der Mörderin vor sich ging. Er weidet mich auf grünen Wiesen. Diese steinerne Ruhe wirkte beinahe erschreckend auf die Zuschauer. Und führet mich zum frischen Wasser. Sie trug ein schwarzes Kleid mit entblößtem Hals und Nacken, der Ausschnitt von einer Brosche eingefasst. Er schenkt mir neue Kraft. So ging sie ihrem Ankläger und den Richtern entgegen. Er führt mich auf rechter Straße. Der Scharfrichter und ein Gehilfe geleiteten sie zum Schafott und die 5 Stufen hinauf. Um seines Namens. Marie Lerch trat an das Richtbrett, dessen Fußtritt mit einer Erhöhung versehen war, um es ihrer kleinen Statur anzupassen. Ob ich schon wandere im finsteren Tag. Blitzschnell schlossen sich nun die Schnallen hinter ihrem Rücken. Das Brett kippte in die Horizontale. Kein Unglück mehr. Dann schloss sich der Ring um den Hals. So fürchte ich kein Unglück mehr. Und das Messer sauste hernieder. Du bist ein Nur 3 Minuten waren verstrichen und der Scharfrichter meldete: Das Urteil ist vollstreckt. Der Staatsanwalt forderte die Anwesenden auf, sich ruhig zu entfernen. Draußen harrte eine tausendköpfige Menschenmenge den blumengeschmückten Leichenwagen der Marie Lerch auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Bis zum Schluss ist sie das ungelöste Rätsel geblieben. Noch in ihrem Abschiedsbrief schrieb sie: Ich bereue alles, was ich je Unrechtes Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen sollte, dass ich über die Mordtat Reue empfände. Ich hatte immer das Gefühl, als ob ich das hätte tun müssen. Marie, ein Fall. Hörspiel nach einem wahren Kriminalfall. Von Susanne Ayub. Mit Marie, Gerti Drassel. Hauser, Stefano Bernardin. Referendar Neumann, Markus Mayer. Gerichtsvorsitzender, Wolfgang Hübsch. Anstaltsarzt, Andreas Patton. Zitatorin Stadtanzeiger Uli Meier. Tongestaltung Katharina Ahammer und Anna Kunzio. Regieassistenz Valerie Kattenfeld. Regie Eva Garte. Produktion Österreichischer Rundfunk 2011. Am kommenden Mittwoch steht das Krimi-Hörspiel »Komplizen sind sie alle« von Charles Maître auf unserem Programm. Wieder um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm finden Sie im Internet unter bayern2.de. Den Hörspielpool mit zahlreichen BR-Stücken zum Herunterladen gibt es unter der Adresse hörspielpool.de. Der König träumt von ihm. Die Unterredung ist zu Ende. Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Produktionen zum Herunterladen unter bayern2.de. Hey, mach doch die Augen auf. Es ist schon lange hell. Watching you now, I see. see you building a castle with one hand while tearing down another with the other. And I'm watching you now. I see you building a castle with one hand while tearing down.